frei. Treu auf deinem Posten, auf dem Punkt ein goldener Schein. Ruhm und Ehre den Allerhöchsten, verkünde Justinian einst. In Caesares Händes festen, bis ganz Europa weint. Die unsere Götter erzürnen, mit der Totenurne brach.